Es hat etwas mit anderen Leuten zu tun. Der Trick besteht darin, sich nicht nur bei Kritik ein dickes Fell zuzulegen, sondern, noch schwieriger, sich auch Lob nicht zu Kopf steigen zu lassen. Nichts spricht dagegen, dezent errötend ein Kompliment anzunehmen. Doch wenn Sie sich stets von außen bestätigen lassen müssen, dass Sie gut, cool, talentiert, wertvoll genug sind, dann haben Sie ein Problem. Wenn Ihr Selbstwertgefühl darauf fußt, was andere von Ihnen halten, überlassen Sie anderen alle Macht. Das macht abhängig. Sie jagen hinter etwas her, das sich Ihrer Kontrolle entzieht. Sollte sich dieses Etwas plötzlich anderen Dingen zuwenden, seine Meinung ändern, sie nicht länger interessant finden, segeln Sie geradewegs in eine Identitätskrise. Nur was für Sie wahr ist, zählt. Wenn Sie das ausleben können, ohne sich ablenken zu lassen, sind Sie ein echter Hammertyp. Alles andere zeigt nur, wie andere Menschen die Welt wahrnehmen. Aber das ist nicht Ihr Problem. Doch wie geht das? Nichts auf die Meinung anderer zu geben und sein stärkstes Selbst zu leben? Erstens, stellen Sie sich die Warum-Frage. Warum wollen Sie gerade jetzt dieses oder jenes sagen oder tun? Um gemocht zu werden? Um jemanden niederzumachen, weil Sie sich unsicher fühlen? Um es jemandem heimzuzahlen, der einen Witz über Ihre dicke Mutter gemacht hat? Oder entstammen Ihre Worte und Taten einem Ort der Stärke, der Wahrheit? Bereiten Sie ihnen Vergnügen? Fühlen Sie sich dazu berufen? Werden Sie das Leben eines anderen auf positive, nicht märtyrerhafte Art und Weise verändern? Beobachten Sie Ihre Beweggründe, und zwar ehrlich. Üben Sie, aus rechtschaffenen Motiven heraus zu handeln. Und Sie werden siegreich sein. Zweitens, tun Sie immer Ihr Bestes. Am schnellsten gehen Sie den Aussagen anderer auf den Leim, wenn Sie unsicher sind. Und man fühlt sich nie unsicherer als in den Momenten, in denen man weiß, dass man etwas nur halbherzig erledigt. Vielleicht glaubt man auch gar nicht an die Sache. Was immer es ist, Preiserhöhungen oder Kindererziehung. Wenn Sie Ihr Allerbestes tun und ehrliche Motive haben, können Sie stolz auf sich sein und einen Dreck darauf geben, was andere denken. Drittens. Vertrauen Sie Ihrer Intuition. Vögel nutzen ihre Intuition, um den Weg zu Brutplätzen auf der anderen Seite der Welt zu finden. Rehe, Hasen und andere Beutetiere nutzen ihre Intuition, um Fressfeinden aus dem Weg zu gehen. Die meisten Menschen hingegen nehmen lieber den Rat des schon vormittags angetrunkenen Nachbarn an, als das zu tun, was sie tief drinnen für ihr Bestes halten. Und wie oft haben sie rückblickend schon gedacht, hätte ich doch bloß auf mein Bauchgefühl gehört. Wissen Sie eigentlich, über was für eine tolle innere Orientierungshilfe Sie verfügen? Die können Sie nutzen, wann immer es nötig ist. Sagen Sie einfach allen, Sie sollen die Klappe halten und Leine ziehen. Dann suchen Sie sich einen ruhigen Ort und geben sich Raum zum Fühlen und Nachdenken. Sie tragen alle Antworten in sich. Je zentrierter und fokussierter Sie sind, desto mächtiger werden Sie sein. Weitere Tipps dazu folgen. Trainieren Sie Ihre Intuition und festigen Sie Ihre Verbindung zur Ursprungsenergie. Vertrauen Sie darauf, dass Sie wissen, was das Beste für Sie ist. Suchen Sie sich vorübergehend ein Vorbild. Suchen Sie sich einen Mentor, einen Helden oder ein Vorbild. Machen Sie sich klar, warum Sie diesen Menschen beeindruckend und inspirierend finden. Wenn Sie vor einer Herausforderung stehen und nicht wissen, wie Sie reagieren sollen, fragen Sie sich, was würde mein Held tun? Nichts darauf zu geben, was andere denken, ist ein Muskel, der über einen gewissen Zeitraum hinweg aufgebaut werden muss. Solange Sie noch im Krafttraining sind und immer stärker werden, können Sie den Heldentrick nutzen. Es wird nicht lange dauern, bis Sie Ihren Helden nicht mehr benötigen und sich einfach fragen können, was würde ich tun? Fünftens, lieben Sie sich selbst. Egal, was andere meinen. Wichtig, Auch wenn Ihr Selbstwertgefühl sich nicht auf die Meinung anderer gründen darf, heißt das nicht, dass Sie deshalb ganz auf Input von außen verzichten sollten. Vor allem von Leuten, die Sie gut kennen. Es gibt so etwas wie konstruktive Kritik und konstruktive Komplimente. Ob sie als konstruktiv empfunden werden, hängt von Ihnen ab. Wenn Ihnen seit Jahren gesagt wird, Sie wären ein Hitzkopf, dem gegenüber sich niemand offen zu äußern traut, weil Sie alle herunterputzen, die anderer Meinung sind, dann fragen Sie sich, stimmt das? Seien Sie ehrlich. Kann ich diese Information dazu verwenden, mich zu bessern und anderen das Leben zu erleichtern? Lautet die Antwort ja? Dann strengen Sie sich an, sich zu ändern. Lautet sie nein? Dann lassen Sie das Thema los. Das trifft auch auf Komplimente zu. Wenn Ihnen ständig gesagt wird, Sie könnten gut zuhören, fragen Sie sich, stimmt das? Kann ich diese Information dazu verwenden, anderen das Leben zu erleichtern? Und wieder gilt, wenn die Antwort ja lautet, überlegen Sie, wie Sie sich das zunutze machen können. Bei nein, das Thema loslassen. Manchmal haben Außenstehende einfach einen besseren Blick auf das, was uns nicht auffällt. Wenn sie uns dabei helfen, unser wahres Selbst auszuleben und ein glücklicheres, authentischeres Leben zu führen, dann lohnt es sich, ihnen zuzuhören. Letzten Endes geht es immer nur darum, was für sie stimmt. Je größer die Verbundenheit zu ihrer inneren Wahrheit ist, desto leichter wird es ihnen fallen, die Meinungen anderer zu ihrem Vorteil zu nutzen, statt ihr Leben von ihnen beherrschen zu lassen.